NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind 8 Minuten unter uns hier im Radio und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Freie Themennacht heute am Dienstag haben wir heute. Ja, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist die Helga. Die Helga ist 66. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen. Oh, das freut mich aber, dass es endlich geklappt hat. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Das ist eine gute Voraussetzung. Wir beide freuen uns. Ja. Das geht eigentlich noch um das Thema von letzter Woche Mittwoch. Ja. Und zwar habe ich meinen Lebensgefährten tot aufgefunden. Das war letztes Jahr am 3. Mai. Mhm. Es weiß aber keiner genau, wie lange er da wo schon gelegen hatte. Wohntet ihr zusammen? Nein. Nein. Ich habe meine eigene Wohnung. Und dann bist du in seine Wohnung gegangen und hast ihn... Ja, ich habe bei ihm den Haushalt gemacht. Ach so. Dadurch haben wir uns überhaupt kennengelernt. Erzähl doch mal, was genau dann passiert ist, so vorgefallen ist. Du bist in die Wohnung gekommen? Ja, ich war Donnerstag, da hatten wir noch zuletzt Mittag zusammen gegessen. Ja, also hinzu kommt, er war auch Alkoholiker. Mhm. Und abends hatte ich dann noch mit ihm telefoniert und da hörte ich dann schon, dass er wieder gelallt hatte. Mhm. Das ist auch schon des Öfteren vorgekommen. Wie lange warst du eigentlich mit ihm zusammen gewesen? 15 Jahre. 15 Jahre. Ja. Und war er die ganze Zeit Alkoholiker? Ja, es ist aber seitdem ich bei ihm den Haushalt gemacht hatte, nach ein paar Jahren weniger geworden. Okay, erzähl mal weiter. Weil ich dann immer zu ihm gesagt habe, ich sage, lass den Alkohol weg. Mhm. Und ja. Okay, du hast am Abend mit ihm telefoniert und da lallte er. Ja, dann hatte ich dann am Freitag nochmal versucht. Da ist er dann schon nicht rangegangen und hat mir dann da aber noch nichts dabei gedacht. War das nicht ungewöhnlich? Ja, es war öfters ungewöhnlich. Ach so. Dann bin ich auch hingefahren und dann habe ich ihn dann ja aufgefunden. Entweder war er dann schon im Bett, hat dann geschlafen oder war halb im Schlaf. Mhm. Hab dann gefragt, was denn los ist. Und naja, jedenfalls, das Wochenende war auch Konfirmation von seiner Nichte, die Tochter. Mhm. Und naja, dann Freitag habe ich dann auch noch fließen lassen. Dann habe ich dann am Sonnabend dann nochmal versucht und mittags hatten wir uns dann zur kirchlichen Konfirmation getroffen und nach der kirchlichen Konfirmation sind wir dann nochmal zur Waldstraße gefahren. Da haben sie dann alle nochmal versucht, da haben sie geklopft. Ich habe den Schlüssel den Tag nicht mitgehabt. Mhm. Und die Verwandtschaft, also die Schwester, die hatten alle selbst keinen Schlüssel gehabt, weil er denen keinen Schlüssel anvertraut hatte. Okay, da waren doch wahrscheinlich alle schon etwas in Sorge, wenn man klopft. Die waren alle in Sorge, ja, richtig. So, dann hast du wahrscheinlich deinen Schlüssel irgendwie geholt? Nein. Oder? Wir sind dann also meine Unruhe, die wurde immer schlimmer. Und ich habe dann, wo wir dann zum Mittags, zur Konfirmationsmittag waren, da habe ich dann gesagt, ich sage, Mensch, da ist irgendwas passiert. Mhm. Dann habe ich dann Sonntag, da habe ich dann seine Schwester angerufen. Ach, da ist der Samstag auch noch vergangen. Ja. Warum bist du nicht Samstag irgendwie mal abends dahin gefahren? Da war das, ja, weil wir ja zur Konfirmation waren und die haben gesagt, ey, es sollte vielleicht so sein, dass ich den Schlüssel nicht mitgehabt hatte, weil dann die ganze Konfirmation, ja. Okay, jetzt gehen wir mal zum Sonntag. Ja. Sonntag bist du dann mit einem Schlüssel... Mit dem Schwager und der Schwester bin ich dann hingefahren. Ja. Und hab dann hinten die Tür aufgeschlossen und hab ihn dann im Badezimmer liegen sehen. Also er hat wohl auf dem Toilettendeckel gesessen. Mhm. Was nackig. Ist... Nackig. Er war ausgezogen. Also wir nehmen an, das ist auch nur eine Vermutung, dass er wohl im Begriff war, zu duschen. Mhm. Weiß man, konnte man rekonstruieren, wie lange er tot war an dem Sonntag? Nee, das konnte keiner genau sagen. Also die haben zwar den 3. Mai als Todestag angegeben. Der 3. Mai war welcher Tag? Das war der Sonntag. Der war der Sonntag? Ja. Mhm. Er ist nicht obduziert worden? Doch, also also ich habe es von seiner Schwester dann gehört, weil ich selbst da keine Auskunft gekriegt hatte, weil ich mit ihm nicht verheiratet war. Okay, aber dann müssen die bei der Obduktion ja festgestellt haben, an welchem Tag er gestorben ist. Ja, die haben vermutet, dass es auf den Samstag so passiert ist. Und an was ist er gestorben? Ja, durch den Sturz. Hinzu kommt, er hat auch diese Verdünnungstabletten genommen. Markomar oder sowas? Ja, mhm, genau. Und dann ist wohl so reingefallen sein in eine Wanne. Er lag mit dem Bauch überm Badewannenrand und hat sich wohl den Kopf aufgeschlagen. Was hast du denn gesehen? Welches Bild? Ich bin gar nicht ganz rangig. Ich war gar nicht in der Lage dazu. Ja. Der Schwager von ihm, der ist dann hingegangen, hat einen Puls gefühlt und ja, und war auch schon kalt. Du hast gar nichts von ihm gesehen oder ein Doch, Stück? Doch, ich hab gesehen, aber ich bin nicht dichter rangegangen. Mhm. Also dazu war ich nicht in der Lage. Es kann natürlich sein, dass er auch betrunken war, als das passiert ist. Ja, ja. Er gestürzt ist und vielleicht verblutet ist. Ja, denn wir sind nachher ins Wohnzimmer gegangen und da stand eine ganze leere Flasche Korn auf dem Tisch. Aber genau so formuliert hat das die Polizei nicht der Schwester gesagt, dass er vermutlich... Die haben nachher, das hat das Beerdigungsunternehmen, die haben dann vom Krankenhaus wohl Bescheid bekommen, es ist normal tot gewesen. Mhm. Entweder war es vielleicht auch Herzversagen. Mhm. Wir vermuten aber auch, dass er vielleicht in Schwanken geraten ist. Mhm. Also normaltot, dass er betrunken war. Normaltot heißt ja, dass es keine Fremdeinwirkung gab. Ja, genau, ne? So. Ja, eben. Jetzt ist das schon anderthalb Jahre fast her, Helga. Ja, ich komme da immer noch nicht mit zurecht. Mhm. Machst du dir Vorwürfe? Ja, ja. Mhm. Und die Schwester sagt ja auch, sagt zu Helga, das sollte so sein, dass du den Schlüssel nicht mit hattest. Mhm. Und ja, klar. Hinzu kommt, dass er mich dann auch noch als Alleinerben eingesetzt hat, dass ich alles geerbt habe. Ist das viel? Ja, der hat ein Haus gehabt. Mhm. Und die Schwester, die machen mir jetzt zwar keine Vorwürfe mehr, aber die waren da gar nicht so ganz mit. Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Einverstanden. Mhm. Der Schwager hat dann noch von sich gelassen, naja, das hat er bestimmt unter Druck gemacht. Also hast du so eine Mehrfachbelastung? Ja, genau. Einmal die Schuldgefühle, wäre ich vielleicht doch mal besser früher hingegangen? Ja, genau. Und dann auch noch der Druck von der Verwandtschaft. Ja. Warum hat er ihr alles vermacht und nicht uns auch was? Ja. Das ist natürlich schwer, damit umzugehen. Das glaube ich. Also, liebe Helga, ich möchte, dass dich ausführlich mein Psychologe berät, was man da tun kann. Wir haben da sicher einige Ideen, wie wir dir ein bisschen helfen können. Mhm. Dazu möchte ich dich bitten, aufzulegen und er ruft dich gleich zurück. Ja, okay. Das ist heute Nacht der Frank. Mhm. Und damit du stabiler wirst, du kannst das ja nicht dein ganzes Restleben mit dir... Ich habe schlaflose Nächte und ja. Die Nacht mache ich mir bald zum Tag. Ja. Und ich komme da nicht zur Ruhe und... Wir rufen dich jetzt zurück, liebe Helga. Ja, alles Gute von Herzen. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und es ist schade, dass du aufhörst. Ich danke dir sehr herzlich, liebe Helga. Alles Gute, tschüss, ciao. So, ihr Lieben, da ist nun auch die Kamera an. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, sage ich den Fernsehzuschauern. Wir sind ein bisschen zu spät, bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da. Im Radio haben wir schon angefangen, freie Themennacht heute. Am Dienstag auch. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin verbunden mit Carsten. Carsten ist 29. Morgen, Carsten. Hallo, Domian. Ja, hallo, Carsten. Weswegen rufst du an? Also, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das auch für mich ein sehr sensibles Thema ist, das ich hier reden möchte mit dir. Ja. Also es war für mich auch ein großer Schritt, mich jetzt zu trauen, aber ich mache das, weil ich dir wirklich vertraue und deine Sendung auch schon länger verfolge und ich mir einfach mal einen Rat holen will, weil ich der Meinung bin, es kann so nicht weitergehen, also dass ich es allein nicht schaffe. Okay, dann erzähl mal, um was es geht. Ja, also ich gehe schon über längeren Zeitraum zu Prostituierten und wie lange? In letzter Zeit ist es halt immer mehr geworden und ich merke selber, dass ich dadurch auch in finanzielle Engpässe gerate und dass mein Leben diktiert, dass daraus so eine Sucht beziehungsweise auch ein Zwang geworden ist. Mhm. Wie, ich war selbstständig. Wie oft im Monat gehst du denn hin? Das kann ich so pauschal nicht sagen, das ist sehr verschieden. Also wenn ich Lohn bekomme, dann innerhalb kürzester Zeit schon sehr oft, sodass ich wirklich, ja, sag ich jetzt mal, in zwei Monaten einen großen Teil schon, sag ich jetzt mal, verbraten habe. Also ich sag mal wöchentlich auf jeden Fall. Es ist so, dass es wöchentlich ist. Was zahlst du jedes Mal bei einem Besuch? Also mindestens 100 Euro gehen immer drauf, sodass du eine Vorstellung hast. Ja, was machst du beruflich? Ich möchte da jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so sprechen, weil ich auch Angst habe, dass meine Stimme erkannt wird. Ja. Der Hintergrund der Frage war, ist auch ein ganz anderer, gar nicht wirklich die Information, was du beruflich machst, sondern ich möchte nur verstehen, ob du viel Geld verdienst, mittel viel Geld verdienst oder nicht so viel Geld verdienst. Also ich bewege mich zwischen 1.000 und 2.000 Euro netto, in der Mitte ungefähr. Ja. Etwas mehr. Und du bist auch solo zurzeit? Oder ja, hast du ich bin solo, sonst würde ich das auch nicht machen. Ja, gibt's natürlich auch alles. Also ich müsste mich zusammenreißen, aber ich muss sagen, wenn ich Beziehungen hatte, fiel es mir auch nicht so schwer darauf zu verzichten. Mhm. Also ich habe es im Griff gehabt in der Zeit. Du bist 29 Jahre alt. Wie lange geht denn das schon so, dass du gerne zu Prostituierten gehst? Ja, das ging eigentlich los ein Jahr, nachdem ich 18 geworden bin. Also dieses klassische Alter, also ab dem man auch vom Gesetz her darf. Da habe ich das damals ausprobiert und ich sag dir mal so, auf gut Deutsch gesagt, Blut geleckt. Gehst du immer zu denselben Prostituierten? Zu denselben Prostituierten würde ich jetzt mal sagen, nein, aber es sind schon die gleichen Clubs, die ich ansteuere. Mhm. Aber da ist ja auch eine hohe Mädelfluktuation, also das wechselt ja auch wieder. Hast du denn nebenher auch noch, ich sag mal, normalen Sex, also irgendwelche Affären mit Frauen? Also in letzter Zeit ist das total eingeschlafen. Hatte ich auch schon alles, aber ich sag mal so, ich habe jetzt keinen riesengroßen Freundeskreis, was das betrifft, auch jetzt nicht momentan so die Möglichkeiten, dass ich das auf normalem Wege bekommen könnte, was vielleicht auch damit zu tun hat. Das ist jetzt eine andere Sache, es würde zu weit führen, weil ich auch auch unter psychischen Problemen auch leide. Was sind das für psychische Probleme? Also ich habe auch so starke Selbstzweifel so mit mir selber und fühle mich oft innerlich zerrissen und habe auch so depressive Verstimmungen. Mhm. Ich war auch schon mal in psychologischer Behandlung, bin es eigentlich auch immer noch. Nur ich dachte halt, ich habe alles gut im Griff und die Sitzungen sind halt so weiter auseinandergegangen. Und jetzt, also aber noch offiziell ist das noch nicht. Ja, und du hast bei diesen psychologischen Sitzungen das auch noch nie erzählt mit dem Basti? Doch. Doch, das haben wir thematisiert. Also da haben wir auch drüber gesprochen. Der Grund, warum ich damals da hingegangen bin, weil ich eine Trennung nicht überwunden hatte. Ich muss dazu sagen, ich war vorhin nicht ganz ehrlich, aber ich möchte dir jetzt hier reinen Wein einschenken. Wir beide haben vor längerer Zeit schon mal ganz kurz miteinander telefoniert. Da war ich am Ende der Sendung. Ich habe aber heute aus dem Grund mit einem falschen Namen angerufen, weil das wirklich für mich ein Thema ist, sehr peinlich ist. Das ist ja völlig okay. Man kann ja auch anonym sich äußern und wenn man den Namen nicht, ist es ja völlig okay. Aber das ist eigentlich schon das Hauptproblem, was ich. Was hat denn der Psychologe? Was hat denn der Psychologe zu der Geschichte gesagt, mit dem du da gesprochen hast? Er hat gesagt, solange wie ich da hinfahre, wird es immer ein Hamsterrad sein, in dem ich mich bewege, weil es auch eine Droge für mich ist. Also eine Scheinwelt, also eine Betäuben, wo hinterher das bittere Erwachen kommt. Das Problem ist, dass ich das ja auch selber weiß. Ich wollte gerade sagen, so weit waren wir ja schon. Warst du selbst ja auch schon. Kannst du das denn erklären, Carsten, was dich dahin zieht zu Prostituierten? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist, sag ich mal, dieses Wissen davon, diese absolute Hemmungslosigkeit dieser Frauen und unabhängig davon, was ich jetzt für ein Typ bin, zu wissen, ich gehe da hin, lerne diese Frauen da einfach kurz kennen, dass ich dann weiß ganz genau, ich kann jetzt frei wählen, also an einem Abend wirklich mal zu sagen, jetzt, also sich mal wirklich wie ein absoluter Held fühlen jetzt und mit Eroberungen rausgehen, so. Ja. Also dieses klassische. Also du bist der King, ne? So. Du bist der King, ja. Was du vielleicht sonst so im Leben gar nicht erlebst. Ja, und das macht es ja auch so gefährlich, dass man da wirklich sich reinstopft. Und über längeren Zeitraum, das macht, ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Spielsucht, so fühle ich mich manchmal, wenn ich Geld kriege. Wenn du rauskommst, was ist das für ein Gefühl, wenn du es hinter dir hast? Depressivität kommt schon vor. Schon vor. Und manchmal auch nur einen Tag danach schon. Dieses böse Erwachen, der Blick ins Portemonnaie oder aufs Konto, muss ich sagen. Du hast gerade gesagt, dass du auch Probleme hast mit deinem Selbstwertgefühl. Betrachten wir mal dein Äußeres. Was denkst du zu deinem Äußeren? Wie bist du zufrieden mit dir? Also ich selber habe da sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Ich höre ja auch immer wieder so von Leuten, auch die mir nahestehen, auch mal so Freunde oder Bekannte, dass ich normal, eigentlich gut aus, normal gut aussehender Junge bin, aber wenn ich mir in den Spiegel gucke, dann ist das immer verzerrt. Dann sehe ich da auch einen Mann, wo der nicht ankommt bei Frauen und keinen Erfolg hat und das auch so ausstrahlt. Und dann sage ich mir immer wieder, naja, sage ich jetzt mal, die Huren sind für mich ein Mittel zum Zweck, ich kriege das ja so nicht. Du hattest schon Beziehungen, hast du gerade gesagt. Ja, die längste war 1,5 Jahre. Da warst du richtig verliebt in die Frau? Kann man schon sagen. Ich habe schon viel für sie gemacht und bin ihr auch treu gewesen. Ja. Allerdings muss ich dazu sagen, die wenigen Beziehungen, die ich bis jetzt hatte, die sind nicht so glücklich verlaufen. Waren eigentlich, kann man sagen, großteils Frauen, die auch psychische Probleme hatten. Also ich bin immer an so eine Frauen geraten, die auch eine Hilfebedürftigkeit hatten in gewisser Weise und eigentlich auch mit Problemen behaftet sind. Wenn du sagst, dass du auch depressive Züge und Anwandlungen hast, hast du... Obwohl ich im sozialen Bereich arbeite, wo ich ein anderes Gesicht zeigen muss und auch Menschen helfen kann. Ja. Aber das verschreckt mich ja. Ich bin ja manchmal nicht mal in der Lage, mein eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Hast du eine Idee, woher das kommen kann, dass du ab und zu mal so traurig bist und schwermütig vielleicht? Weißt du, woher das kommt? Ja, weil ich mir vielleicht zu oft so zu hohe Ideale setze und dieser Prozess der Selbstfindung bei mir mir zu spät so in Gang gekommen ist und ich viel, viel Zeit in meinem Leben verprödelt habe auch und einfach so dieses Gefühl habe, ich habe so viel im Sand gesetzt, ich komme jetzt sowieso nicht mehr auf den grünen Nenner. Das ist so wie... Da will ich gleich mal einhaken. So eingerastet, bei mir drinne so. Weil ich das auch schon mal wortwörtlich von einer Prostituierten so gehört habe. Naja, ihr Typen seid doch sowieso alle gleich. Ihr könnt so viel erzählen, ja, wenn der Tag lang ist, aber ich weiß, dass einmal Puffgänger, immer Puffgänger. Das ist auch so, weiß ich nicht, das hat so wie... Zement so an Füßen, so, weil es jetzt bei mir immer gewesen und ich habe mich jetzt auch aktuell so wieder in eine Prostituierte verliebt, was die Sache auch noch erschwert. Ja, das erschwert die Sache. Das erschwert das erste Mal. Ja, das erschwert es wirklich. Das ist wirklich. Hast du denn schon mal Versuche unternommen, dieses Ritual dorthin zu gehen, zu brechen, es einfach zu unterlassen und dich vielleicht auf anderem Wege umzusehen nach Sexualität? Ich muss zugeben, sehr vage. Bisher nur, sage ich mal, ich bin eigentlich dem Drang immer, wenn ich es mir erlauben konnte, recht schnell nachgegangen. Mhm. Und ich habe jetzt auch ein paar Leute kennengelernt. Ist ja auch eine eigene Szene, genau wie bei Fußballfans oder so anderen Sachen. Man lernt ja Leute kennen. Da haben sich jetzt auch so ein paar, naja, Zweckgemeinschaften gebildet. Heute bezahlst du, beim nächsten Mal bin ich dran, ich hole dich ab, wir treffen uns da und so. Also so ein paar Kumpeleien sind da auch entstanden und so. Verstehe. Das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen verhärtet. Und dann diese Frau, wie gesagt, aus Polen, die ich da kennengelernt habe, die auch in meinem Alter ist und wo ich halt vorher auch weiß, dass das eigentlich fast, aber Carsten, wie du sag mal deiner Sendung sagst, fast zu über 90% zum Scheitern verurteilt ist. Aber okay, aber ja, man hat sich unterhalten. Ja, und aber wie bei allen Süchten ist natürlich das die erste Hilfe, die man in Anspruch nehmen sollte, ist die Selbsthilfe. Dazu gehört natürlich Kraft und auch sehr viel Willensstärke, dass man versucht, gegen sich anzugehen und aus der Sucht rauszukommen und eben nicht dem gleich immer nachzugeben. Ich weiß, das gelingt natürlich nicht immer, aber das sollte man erstmal massiv ausprobieren, ob man das schafft. Wenn man das nicht schafft, muss man das zu brechen versuchen, wirklich durch außen, durch eine gute Therapie. Ich weiß nicht, ob das die richtige Therapie ist, wo du da gerade bist. Die allergrößte, wichtigste Grundvoraussetzung hast du ja schon, du willst da raus. Aber jetzt musst du auch dich anstrengen, da rauszukommen. Nämlich durch deinen eigenen Willen zunächst. Und auch indem du andere Verhaltensweisen einübst, nämlich dass du auch mal, weiß ich, ausgehst, dich auf Mädels einlässt, vielleicht im Internet ein bisschen rumsuchst, Frauen kennenlernen könntest und so weiter. Domian, darf ich dich nochmal was fragen? Mhm. Und zwar, also nicht, dass du jetzt denkst, dass ich dich jetzt überhaupt nicht verstanden habe. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Jetzt einfach mal so, aus deiner persönlichen Erfahrung, du hast ja schon mit vielen Menschen gesprochen. Hast du schon Leute kennengelernt, also die wirklich mal ihr Glück mit einer Prostituierten gefunden haben? Ganz ehrlich, vereinzelt. Carsten, das mag vielleicht unter 10.000 einmal passieren. Schminkt dir das ab. Schminkt es dir wirklich ab, das verkompliziert deine ganze Lage. Jetzt sehe ich gerade, dass unsere Zeit davonläuft. Und wenn ich erstmal nur mit ihr schreibe, sag ich mal, das hält das hält mich davon ab, da hinzufahren. Die letzten Male habe ich nicht so viel Geld ausgegeben, weil ich nicht konnte. Ich konnte dann mit den anderen Mädels nicht aufs Zimmer gehen. Pass auf, wie du verhaltensmäßig dich jetzt am besten da positionierst, das besprechen wir in der Ruhe im Hintergrund. Das wäre schön. Ja. Würde ich mir wünschen. Das machen wir so. Der Frank, mein Psychologe, ruft dich jetzt zurück. Domian, ich möchte noch mal ganz kurz was sagen. Also ich möchte mich noch mal bei dir für das heutige Gespräch bedanken und dir sagen, dass du eine ganz tolle Arbeit über die ganzen Jahre gemacht hast. Dankeschön. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles erdenklich Gute, weil du ein guter Mensch bist. Ach, pass gut auf dich auf. Ich danke dir sehr herzlich. Sehr nett von dir. Du legst jetzt auf und wir melden uns. Und ich wünsche dir wirklich auch alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Raimund. Raimund ist 49. Guten Morgen, Raimund. Ja, guten Morgen, Domian. Lieber Raimund, um was geht's? Ich rufe an. Es geht darum, um die neue Kandidatur von der Merkel. Das ist sehr, sehr lustig. Ich habe nämlich vorhin gedacht, als die Sendung anfing, ich muss den Leuten eigentlich mal sagen, wie findet ihr das eigentlich mit der neuen Kandidatur? Und schon, schon rufst du an. Das ist doch Voodoo. Nee. Bitte? Das ist doch Gedankenübertragung. Ja, wahrscheinlich, aber ja, irgendwie, weißt du, warum ich anrufe? Mir hat da vorhin einer da bei Astro TV gesagt, ruf doch deswegen mal beim Domian an, ne? Hat dir jemand gesagt? Nein, war Spaß. Nein, das ist Spaß. Okay, gut. Nee, und Angela Merkel. Was hältst du davon, dass die wieder antritt? Also mir wird da richtig körperlich schlecht dabei. Warum? Weil die Frau so viel, gerade jetzt was die Flüchtlingspolitik betrifft, das ist für mich das Hauptthema. Das ist das Hauptthema oder nicht das Hauptthema? Das ist für mich das Hauptthema, weil ich das geht nicht, was sie damals am 4. September letzten Jahres gemacht hat. Einfach die Grenzen aufmachen und alle reinlassen. Und ich habe schon spaßeshalber mal gesagt, bald sind mehr Syrer hier in Deutschland, als überhaupt in Syrien gab. Weil da kommen sie aus Afghanistan, da kommen sie aus dem Irak. Da wird dann gesagt, das. Und das geht doch einfach nicht. Raimund, als die Bundeskanzlerin die Grenzen aufgemacht hat, da kann man jetzt diskutieren, ob das alles so klug war oder nicht klug war. War es ein Akt großer Menschlichkeit? Was hätte sie tun sollen? Hätte sie Panzer nach Österreich schicken sollen, nach Ungarn? Und die vertreiben? Die Leute standen da. Wir erinnern uns, dass Leute krepiert sind in Lastwagen. Erinnerst du dich daran, was da los war? Ja, selbstverständlich. Was hätte man mit diesen vielen, vielen Menschen machen sollen? Es war ja der Fall gewesen, dass 20.000, 30.000 in Ungarn saßen, festsaßen und übelst behandelt wurden. Ja. Da fand ich das korrekt. Und bis man die nach Deutschland gebracht hätte, das hätte man in, was weiß ich, in einer Woche geschafft, die Leute nach Deutschland zu bringen. Mhm. Aber ich kann nicht ein halbes Jahr lang die Grenzen offen lassen, Hinz und Kunz hier reinlassen und sämtliche Leute, die überhaupt gar nicht hierher gehören, die überhaupt gar keine Kriegsflüchtlinge sind, da kannst du mir doch nicht sagen, dass das korrekt ist. Ich meine, wir haben jetzt vor ein paar Wochen die neuen Zahlen gehört, wie heftig abgeschoben wird. Wie heftig? Ja, allerdings. Du meinst die 12.800 Afghanen, die angeblich abgeschoben wurden? Das glaubst du doch selber nicht. Du findest, ich bin kein... Du findest, dass zu wenig abgeschoben wird? Ja. Also ich habe im Moment schon das Vertrauen in die Behörden, auch in den Innenminister, dass man streng vorgeht und wirklich nur die Leute, die Kriegsflüchtlinge sind und die auch wirklich begründet Asyl haben wollen, dass die hier bleiben können und dass die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, darüber könnte man ja auch diskutieren, ob man die abschieben soll, aber dass die abgeschoben werden. So, und dann ist man da schon mal einen guten Schritt weiter. Ich verstehe deine Emotionalität. Das kann man ja auch verstehen. Aber auf der anderen Seite, Raimund, ist es denn nicht toll, dass wir in einem Land leben, das sich versucht, human zu geben und auch mit seinem Reichtum agiert, Menschen zu helfen? Ach, bitte fang nicht damit an. Ich möchte nicht hören, wir schaffen das. Ich möchte auch nicht hören, wir sind reich. Es gibt so viele, die arm sind. Schröder, ach, du bist doch, bist du noch SPD-Mitglied? Ja, ich bin SPD-Mitglied, ja. Da schämst du dich gar nicht für. Warum soll ich mich dafür schämen? Das ist die stolzeste und älteste Partei Deutschlands. Was Schröder eingeführt hat. Mit Hartz IV und alles. Was warst du denn? Ich bin also wahrlich kein Fan von Linken. Ich muss dir sagen, ich habe bis 2009 bin ich Stammwähler von der SPD gewesen. Ja, ja. Stammwähler. Mhm. 13 bin ich gar nicht mehr wählen gegangen. Und ich bin auch kein Fan von Linken. Aber was ich jetzt... Was wirst du jetzt wählen? Was wirst du nächstes Jahr wählen? Ich habe gesagt, ich werde AfD wählen, aber nur aus Protest. Ich sage, wenn gegen die Wand fahren, dann richtig. Barfuß oder Lackschuh. Alles oder nichts. Es ist so. Mhm. Dann haben wir vielleicht hier bald eine Situation wie in Amerika, wenn viele so denken. Auf das komme ich jetzt gerade. Was in USA ist, das hat die Merkel auch zu verantworten. Ach, das ist doch absurd. Nein, entschuldige bitte. Lass mich bitte ausreden. Dass das Volk gespalten ist, meine ich, das hat die Merkel zu verantworten. Dass das Volk in Amerika gespalten ist? Du meinst, dass es in Deutschland gespalten ist? Ja. Okay. Das Volk ist in Deutschland genauso gespalten wie in Amerika, in den USA. Nein, so stark ist es nicht gespalten. Doch, es ist so. Eine solche Diskrepanz zwischen Reich und Arm, wie wir das in den Staaten finden, gibt es hier nicht. Das ist einfach ein Fakt. Aber auch von der Meinung her. So, ich merke schon, dass du kein Freund von Frau Merkel bist, dass du kein Freund der etablierten Parteien bist, also der CDU oder der SPD. Wer sollte es denn zum Beispiel anderes sein in der CDU als Kanzlerkandidat? Das ist ja das Dilemma. Deswegen sage ich, ich weiß nicht, was wählen soll. beziehungsweise ich werde nächstes Jahr die AfD einmal wählen und um Denkzettel zu verpassen. Wäre dir Herr Seehofer lieber als Kanzlerkandidat? Also wenn, das sind das, weißt du was, das sind alles feige Schwätzer von der CSU. Wenn der bundesweit und die CSU zur Wahl stehen würde, würde ich sie wählen. Mhm. Okay. Weil die geben sich noch konservativ, aber das war nur, um das Volk ein bisschen ruhiger zu halten. Mhm. Ich sag dir aber trotzdem, ich hab bis zu einem gewissen Grad volles Verständnis auch für deine Empörung. Und es gibt sicher viele Dinge, die falsch gelaufen sind und die nicht richtig benannt worden sind in Deutschland. Das sage ich hier aber schon, seitdem ich hier sitze. Das weiß ich. Vor allen Dingen auch, was die Ausländerpolitik anbelangt. Aber hast dann... Hast du nicht Angst, du kommst da aus Köln? Hast du nicht Angst, dass sowas wieder nicht in Köln passiert? Nicht nur in Köln passiert, dass jetzt bei nicht unbedingt Silvester, glaube ich nicht, dass es wieder in Köln passiert, aber irgendwo anders. Man liest da auch jeden Tag passiert irgendwas. Raimund, pass auf, Silvester, ne? Mhm. Silvester, es hat bei dir im Januar eine junge Frau angerufen, die kenne ich persönlich. Ich nenne keinen Namen. Die kennst du persönlich? Die kenne ich persönlich. Ja, okay. Die kenne ich persönlich. Mhm. Die ist in Hamburg begrapscht worden. Ich erinnere mich an das Gespräch, ja. Ja, und? Ich möchte nur mit sagen, also ich möchte so Verhältnisse nicht haben in Deutschland. Okay, sind wir einer Meinung. Und ich habe auch die Sorge, dass so etwas wieder passieren könnte. Sind wir das auch, wird bin, auf jeden Fall wieder bin passieren. Bin ich auch deiner Meinung. Ich glaube aber, dass jetzt wirklich die Behörden wachgerüttelt worden sind. Zu spät, gebe ich dir auch recht. Alle Kritik in Ehren. Den Politikern auch Feuer unterm Arsch machen, auch okay. Aber in so eine diffuse, üble Ecke auszuweichen, wie die AfD, wo wir gar nicht wissen, was sich da alles sammelt und was die wollen. Wir wissen das ja gar nicht. Das ist ja, Domian. Das finde ich wirklich bin da erschrocken, muss ich ja ehrlich sagen. Andererseits finde ich auch, ich will jetzt keine Beschimpfung machen gegenüber AfD-Wählern. Wir leben in einer Demokratie und auch solche eine Partei hat die hat das Recht aufzutreten, natürlich. Bitte. Ich wollte sagen, mir ist das auch zuwider. Und es ist ja auch wirklich so, denn sonst wären nicht 40% dagegen, ne? Also gegen die Politik, gegen die Flüchtlingspolitik. Und das ist ja so, es gibt keine Partei, man hat keine, in der Opposition keine Partei, die man wählen kann. Man kann nur zwischen Pest und Cholera wählen. Wähle ich Rot-Rot-Grün, wäre ich dafür, ne? Dann wird alles nur noch schlimmer. Wenn ich Renato Künast sehe von Grünen, ne, da wird mir schlecht. Nun komm, keine, da wird mir wirklich schlecht. Keine Beschimpfung von Frau Künast, die kommt dich besuchen. Nein, du weißt, ne, die kommt nach Hause. Also da ist nicht zu Spaß ja, mit. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe heute so also gedacht, stell dir vor, du sitzt am Mittagsbord nicht so auf dem Sofa, isst ein Stück Kuchen, klingelt und dann steht die Frau vor der Tür. Und Gott, das will. Aber das ist schon couragiert, dass sie das macht. Das, also Respekt. Ja, also das fand ich schon. Ja, finde ich gut. Und, das finde ich auch gut. Ich habe sie auch heute gelobt mit Herzchen auf Facebook. Ne, denke mir, Gottes Willen, das kann die nicht ernst nehmen. Hin, bekommt sie auch noch bei mir vorbei. Ne? Also Raimund, danke für deine Meinungsäußerung, deine politische Meinungsäußerung. Ich hoffe, dass du dich doch noch besinnst, aber es ist natürlich dein freies Wahlrecht, wen du wählst nächstes Jahr. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und vor allen Dingen, ich möchte dir noch alles Gute wünschen. Am 16.12. hast du deine letzte Sendung, ne? So ist es. Dankeschön. Kurz vor deinem 59. Geburtstag. So ist es, genau. Am 21. ist der Geburtstag. Ja, und ich weiß ja auch, dass man keinen grüßen soll, aber ich grüße noch die Vivi, ne? So, nur ist es passiert. Ja, okay. Raimund, alles Gute. Alles Gute dir auch. Tschüss, ciao. So, wir haben 1.34 Uhr. Das ist eine gute Zeit, euch das Thema morgen zu sagen. Das Thema morgen heißt die Entscheidung meines Lebens. Und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die gerade vor einer großen Lebensentscheidung stehen und vielleicht nicht wissen, was sie machen sollen. Dahin gehen, dieses, jenes. Und gerne mit Leuten, die ja, die in der Vergangenheit eine wichtige Entscheidung getroffen haben und vielleicht nicht so ganz klar sind, sich nicht so ganz sicher sind, ob das die richtige Entscheidung war. Also das Thema ist morgen die Entscheidung meines Lebens. Ihr könnt gerne anrufen ab 0 Uhr. Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de oder gerne dann auch während der Sendung anrufen. Dann habe ich euch gestern ja erzählt, dass die nächsten 3 Wochen, also ab nächste Woche, die Themen, die wir machen werden, am Mittwoch zur Auswahl stehen. Wir bieten euch 10 Themen an und ihr könnt oder mögt bitte 3 Themen wählen, die euch gefallen. Und dann fangen wir nächste Woche Mittwoch und dann den Mittwoch und den letzten Mittwoch damit an, diese Themen dann auch zu besprechen. Ihr findet die Seite auf 1live.de und dort könnt ihr abstimmen und auch wählen. Ich kann euch mal den Stand sagen. Im Moment führt das Thema extreme Neigungen mit 17,6% ganz oben. Das zweite Wunschthema wäre übersinnliche Phänomene mit 17,1%. Und der dritte Themenvorschlag ist Ich gestehe mit 14,3%. Aber ihr könnt die ganze Woche über noch abstimmen. Und ich bin gespannt, was am Ende der Woche rauskommt und was dann definitiv die letzten Themen hier bei uns sein werden. Ich habe mir das mit den übersinnlichen Phänomenen schon gedacht. Das ist immer ein sehr beliebtes Thema. Aber da ist ja noch alles drin. Also 1live.de, klickt rein und da könnt ihr das Thema abstimmen. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Und hier ist Alex. Alex ist 21. Guten Morgen, Alex. Hallo? Alex schweigt. Ich glaube, die Leitung ist tot. Ich höre nicht mehr. Hallo? Ah, da ist er. Ja, Entschuldigung, ich hatte das Mikrofon noch ausgestellt. Ja, Alex, grüße dich. Ja, grüße dich, Domian. Weswegen rufst du an? Also erstmal 2 Punkte. Erstens, ich bin extrem aufgeregt. Macht gar nichts. Und zweitens bin ich extrem froh, dass ich, bevor deine Show zu Ende ist, es noch in deine Show geschafft habe. Das freut mich wiederum. Weswegen ich anrufe, bei mir geht es um das Thema spirituelle Suche. Mhm. In Verbindung mit psychedelischen Drogen. Mhm. Und zwar begrüße ich deine immer vorherrschende Skepsis bei dem Thema. Ich habe zu dem Thema auch schon ein paar Anrufe gesehen. Nicht unbedingt, aber erzähl mal weiter. Also nur auf jeden Fall die Sicherheitsbedachtheit und würde einfach gerne dieses Thema mal einigen Leuten näher bringen. Mhm. Und zwar... Also du bist auf einer spirituellen Suche. Genau. Generell. Also ich weiß, dass du dich privat mit dem Zen-Buddhismus auseinandersetzt. Ja, so ist es. Und das mache ich mittlerweile auch. Mhm. Und zwar meditiere ich mittlerweile täglich seit einigen Monaten. Mhm. Versuche mein Bewusstsein zu erweitern. Also natürlich auch sehr viel nüchtern, aber eben auch mit psychedelischen Substanzen. Was zum Beispiel? Ja genau, erzähl mal, was meinst du damit? LSD und Pilze zum Beispiel. Damit habe ich jetzt schon meine Erfahrungen gesammelt. Mhm. Also es gibt natürlich in der Kulturgeschichte hunderte von Beispielen, wo Menschen versucht haben, das über diesen Weg zu erfahren. Es gibt sehr, sehr viele Künstler, die gerade mit LSD komponieren, die gemalt haben, die Gedichte geschrieben haben. Ja, ich wage es mich auch Künstler zu nennen. Ich bin Musiker und kann wirklich sagen, man hat einfach einen wesentlich größeren kreativen Freiraum, wenn man so eine Substanz nimmt. Also ich sag's mal gerade dazwischen. Würde dir jeder ernsthafte Zen-Meister sagen, du musst zur Erkenntnis, zur Weisheit, zur Einsicht gelangen auf dem reinen Wege und nicht durch etwas Fremdes, durch beispielsweise eine Substanz. Und da versuche ich eben, also ich sage nicht, dass ich nur durch diese Substanzen versuche, einen höheren Bewusstseinsgrad zu erreichen. Also meine spirituelle Suche geht auch in Richtung Erleuchtung, also Satori, also das Größte, was man sich vorstellen kann. Das fasziniert mich. Ich versuche alles Mögliche, um meine Gedanken einfach stillzuhalten, mein Bewusstsein zu erweitern. Und wie ich versuche immer dieses Thema so ein bisschen darzustellen, ist, wenn man meditiert beispielsweise und einfach diese Bewusstseinsarbeit betreibt, über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte, dann ist ja, also ich weiß nicht, ob das für die Zuschauer draußen klar ist, aber es findet ein Prozess im Bewusstsein statt. Man erweitert sein Bewusstsein und wird auch wesentlich glücklicher und kreativer etc. Aber ich sag immer dazwischen, sonst vergesse ich es wieder. Hast du je von einem Zen-Gelehrten gehört, der so etwas wie Erleuchtung oder Erleuchtung erlangt hat durch einen Pilz? Nein. Wie gesagt, ich versuche da noch die Brücke aufzubauen. In diesem Entwicklungsprozess des Bewusstseins öffnen sich über diese Jahre verschiedene Türen. Ich versuche das immer mit der Türmetapher zu beschreiben. Es öffnen sich einfach verschiedene Türen, es finden einfach verschiedene Meilensteine statt, wo man sagt, okay, hier habe ich mich jetzt von dort an weiterentwickelt. Wo die Brücke jetzt hergestellt wird von meiner Seite aus, ist nicht, ich versuche durch solche Trips den Entwicklungsprozess voranzutreiben, sondern innerhalb eines solchen Trips können sich solche Türen, die sich normalerweise erst über Jahrzehnte öffnen, schon innerhalb dieser Tripzeit öffnen. Was natürlich nicht bedeutet, dass sie offen bleiben. Aber wofür ich es jetzt eben nutze, um auf den Punkt zu kommen, ist, dass mir diese Substanzen zeigen können, was mich denn erwarten könnte, wenn der Entwicklungsprozess voranschreitet. Und in dem Punkt ist das quasi eigentlich nur eine kleine Art Motivation für mich. Ich will das auf keinen Fall verherrlichen, wirklich nicht. Woher weißt du, Alex? Also das ist mir gar nicht so fern, was du sagst. Ja, okay. Woher weißt du, dass das, was eine Substanz bewirkt, nicht reine Illusion ist? Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja, klar, natürlich. Hast du eine Erfahrung mit einer psychedelischen Substanz gemacht? Ja, habe ich. Hast du? Mhm. Vor vielen Jahren. Ich weiß, worüber wir reden. Okay, gut. Ich lese viele Bücher zu dem Thema. Ich gucke auch, also ich bin ja 21, ich bin Generation YouTube, ich gucke sehr viele YouTube-Videos zu dem Thema. Deshalb übrigens bin ich so skeptisch, eben wegen Erfahrung. Ja, ist ja auch völlig angebracht. Nur gibt es eben auch Leute, ich will jetzt hier nicht unbedingt irgendwelche versteckte Werbung machen, aber es gibt Leute auf YouTube, die in diesem Prozess einfach sehr, sehr weit vorangeschritten sind, die auch schon die ein oder andere nüchterne Erfahrung gemacht haben in der Meditation bei einer Erleuchtung. Also sie haben schon sozusagen diesen Zustand erreicht, den Satori, haben darüber berichtet, haben dafür keine Substanz genommen. Du weißt, ich unterbreche auch mal eben. Ich schrecke da schon vollkommen zusammen. Der historische Buddha soll diese Erleuchtung sitzend unter einem Baum bekommen haben. Ja. Der historische Buddha sowie alle ernstzunehmenden Zen-Meister über Jahrtausende haben nach einer solchen Erleuchtung nie ein Wort darüber gesprochen, weil das so groß ist, dass jedes Wort versagt. Also sie schweigen darüber. Punkt. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig, wenn ich auf YouTube irgendwelche Leute hören würde, die mir was von der Erleuchtung erzählen. Die Leute, das ist jetzt auch wieder, ich will jetzt nicht so weit ausholen, diese Leute betreiben schon seit sehr, sehr längerer Zeit einen Persönlichkeitsentwicklungskanal und sind erst auf dieses Thema Mentalität, Spiritualität viel später gekommen und wollen ihre Kundschaft, sage ich jetzt mal, ihre Zuschauerzahl jetzt trotzdem mit dem Thema bedienen, einfach weil es so spektakulär ist. Er betont auch immer wieder, es geht um eine bestimmte Person, von der ich rede, er betont immer wieder, man kann es nicht über Sprache kommunizieren, was man in einem solchen Zustand erlebt. Das kann ich bestätigen. Alex, lass uns über dich reden. Das ist für mich viel interessanter als über diesen YouTube-Typ da. Da wäre ich jetzt drauf gekommen. Also ich habe, um direkt drauf zu kommen, auf einem LSD-Trip den Zustand des Satori einmal schon erreicht. Ich habe schon mehrere Trips genommen. Ich achte da auch immer, wie gesagt, sehr drauf, dass alles sicherheitsbedacht abläuft. Du weißt, in welcher Gefahr du schwebst. Genau das weiß ich eben. Ich sage ja auch nicht, dass alles positiv war, was ich erlebt habe. Ich will ja eigentlich nur von diesem einen Zeitpunkt reden. Also wie gesagt, ich will es auf keinen Fall verherrlichen. Das muss ganz klar sein. Man muss da sehr viel beachten. Man muss da einfach auch mental gesund sein. Man muss in der richtigen Stimmung dafür sein. Man muss sich darauf vorbereiten. Man muss eben auch einen gewissen Respekt entgegenbringen, weil es sich anfühlt wie eine höhere Macht. Darf ich dir einen Vorschlag machen? Ja, gerne. Nochmal, ich ahne und weiß um die Faszination und auch um die Verführung, die mit diesen Drogen verbunden ist. Wenn du wirklich spektakuläre Erfahrungen über dich machen möchtest, dann geh nach Asien 6 Monate in ein Schweigekloster. Da brauchst du kein LSD mehr. Tatsächlich habe ich im März einen 10-Tage Meditationsretreat vor in Deutschland. Mhm. Ein stille Retreat, das wäre mein 10 Tage erstes Mal. 10 Tage ist gar nichts. Du musst ein halbes Jahr in einem Schweigekloster sein. Hast du das schon mal gemacht? Nein, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich weiß, was da geschieht. Ja, ich habe da auch schon Erfahrungen gelesen. Das ist halt schon, ich bin halt noch sehr in einer jetzt nicht nur spirituellen, sondern auch lebensumständlichen Selbstfindungsphase, beruflich etc. Mhm. Ich kann jetzt halt schlecht sagen, ich gehe 6 Monate ja, ja, weg. Ja, verstehe. Und das ist aber jetzt nichts, was ich ausschließen würde. Also ich begrüße sowas. Ich habe extrem viel Spaß daran, mit meinem Bewusstsein und meiner spirituellen Seite Erfahrung zu machen. Weißt du, Alex, wir haben jetzt ein Riesenthema aufgemacht, was wir natürlich gar nicht hier zu Ende diskutieren können. Ja, das war mir schon im Vornherein klar. Lass mich nur einen Satz zu dir sagen. Dass jeder einen anderen Weg geht und vielleicht auch Umwege geht und vielleicht auch experimentiert mit dem einen oder anderen, da ist gar nichts gegen einzuwenden. Aber sei auf der Hut und pass auf, dass es dich nicht runterzieht und wegsaugt. Nee, also ich bin auch sehr, sehr selbstreflektierend und selbstkritisch. Ich habe auch Personen in meinem Umkreis, die eingeweiht sind, die da auch selbst auf mich aufpassen. Also ich, wie gesagt, ich versuche alles Mögliche, um mich vor einem schlechteren Prozess zu bewahren. Also ich möchte da wirklich vorwärts gehen. Ich sag's nochmal, der wirkliche und gute und beste Weg zur Weisheit ist ohne Drogen. Ja, ich sag nie, ich habe niemals gesagt, dass ich sie bis an mein Lebensende nehmen werde. Ich möchte irgendwann an einem Punkt sein, wo ich sage, ich habe in der Stille mit mir selbst eine intensivere Erfahrung als mit einem solchen Trip. Okay. Lieber Alex, jetzt müssen wir es abbrechen, weil die Zeit etwas wegrennt. Gar kein Thema. Ich freue mich, dass ich bei dir sein durfte. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ja, schön, dass du das Thema angesprochen hast. Das gehört auch hierher. Ja, ich lege es auch wirklich jedem Zuschauer ans Herzen, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hingehört, wenn ihr euch fragt, was mit dem Leben eigentlich los ist, ist das Leben oder ist da noch mehr? Spiritualität gibt Antworten auf sehr, sehr viele Fragen. Alles Gute, Alex. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, dir auch alles Gute. Tschüss, danke. Ciao. Tschüss. 1.46 Uhr. Hier ist Anneliese, 76. Guten Morgen, Anneliese. Guten Morgen. Liebe Anneliese, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Weswegen rufst du an? Ich habe vor 5,5 Jahren meinen Mann verloren durch Krebs. Ja. Und auch, also sagen wir jetzt mal, ich war beim Sterben, wie er gestorben ist, dabei. Ja. Alleine. Ist er zu Hause gestorben? Ja. Ja. Und das war für mich, war das genau das Richtige. War es für ihn auch gut, dass er zu Hause gestorben ist? Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Und ich habe ihn, der ist morgens gestorben und abends erst in die Leichenhalle abgegeben. Das heißt, du hast den ganzen Tag mit ihm noch verbracht? Ja. Ich konnte, also von der Küche aus im Wohnzimmer hatte ich das Pflegebett. Mhm. Und da hat mein Mann dann drin gelegen. Mhm. Ne? Und konnte immer wieder zu ihm gehen, konnte auch nochmal mit ihm irgendwie sprechen und alles. Das finde ich sehr gut. Ja, das also, finde ich sehr gut. Das hat mir mein Wunsch. Er musste gehen, wegen dem Krebs. Er war so schwer krank, er musste. Ja. Mhm. Ja. Es war dann eine Erlösung für ihn. Ja, ja. Ja. So sehe ich das auch. Und da habe ich das gar nicht so empfunden, wenn die anderen denn gesagt haben, oh, das ist schlimm oder was. Das war für mich überhaupt nicht schlimm. Mhm. Aber jetzt, das letzte halbe Jahr oder ungefähr ein Jahr, jetzt träume ich immer wieder von ihm. Mhm. Und er liegt neben mir im Bett. Mhm. Oder wenn ich irgendwo bin, guck um die Ecke, dann steht mein Mann da. Mhm. Wie lange wart ihr verheiratet? 48,5 Jahre. Ja. Was für eine Zeit. Ja. Wie war die? War eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit, war eine gute Ehe. Ja. Ja. Wir haben 2 Kinder auch adoptiert. Mhm. Und da habe ich jetzt 3 Enkelchen von. Mhm. Und da bin ich stolz drauf. Mhm. Sag mal, Anneliese, die erste Zeit, nachdem er verstorben war, da hattest du das nicht so, dass er... Nein, gar nicht. Das ist jetzt so eine neuere Entwicklung. Ja, ja. Beängstigt dich das? Ja. Warum? Ja, weil ich selbst auch nicht richtig gesundheitlich drauf bin. Hast du Angst vor dem Tod? Eigentlich nicht. Oder hast du Angst, vielleicht bald sterben zu müssen? Ja, ja. Vielleicht liegt es daran, dass du die Träume hast. Ja, das könnte sein. Weil eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, wenn man von ihm träumt. Und wenn du das Gefühl hast, guck mal, ihr habt 48 Jahre nebeneinander gelegen, ja, dass du dann ab und zu das Gefühl hast, er liegt da. Das haben ganz viele Menschen, die einen Partner verlieren, mit denen sie lange zusammen waren. Ja, aber warum kommt das jetzt so spät? Ja, vielleicht weil du dir Gedanken über dein eigenes Leben und deine eigene Endlichkeit machst. Ja, ja, das könnte sein, ja. Wie sieht es denn gesundheitlich bei dir aus? Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut? Nein. Was ist denn los? Also ich habe vor 25 Jahren, nee, vor 20 Jahren eine Herzoperation gemacht bekommen. Ja. Und eine künstliche Klappe eingesetzt und die hat jetzt 20 Jahre gehalten. Mhm. Und jetzt wurde es mir aber elender und schlecht. Ich kann oft nur 3-4 Schritte gehen. Oh. Und dann muss ich stehen bleiben. Ich bekomme keine Luft denn. Und was, bist du jetzt wieder bei einem Herzarzt gewesen? Ja, ich bin, jetzt am Freitag muss ich sowieso schon wieder hin. Zur Kontrolle, ne? Könnte es sein, dass du nochmal operiert werden musst? Nein, es geht nicht mehr. Das geht nicht mehr? Nein. Und wo mein Mann denn verstorben war, da wollte ich mich auch hinterher auch nicht sofort operieren lassen. Ich war ja alleine. Mhm. Ich habe zwar noch einen Hund, mhm. Aber ne, das wollte ich nicht. Und da war ich voriges Jahr, musste ich auch mit dem Krankenwagen im Krankenhaus und haben sie Leberzirrhose festgestellt. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ach so, das kommt auch noch dazu. Ja. Warum? Und habe Diabetes. Warum wolltest du nach dem Tod deines Mannes dich nicht operieren lassen? Weil ich alleine war. Verstehe ich nicht. Weil es nicht mehr, sich nicht mehr lohnt, oder? Nein, da hätte es sich eventuell noch gelohnt. Nein, aber mein Mann kam mich ja dann immer besuchen, ne? Ach so. Ja, mhm. Und da war ich alleine. Mhm. Und da war es mir nicht so schlecht. Mhm. So, aber jetzt, im Moment jetzt bin ich in einem Stadion, was nicht schön ist. Mhm. Jetzt ist der Gesamtgesundheitszustand so angeschlagen, dass du eine Operation gar nicht überstehen würdest. Nein, können sie nicht mehr machen. Was kann man denn noch machen? Weißt du das denn schon? Du hast jetzt Termin, sagst du, am Freitag. Aber ja, ich muss immer bei einem Kardiologe. Mhm. Und dann wird wieder geguckt, wie das mit den Herzklappen geht. Mhm. Ich müsste 3 erneuert bekommen und das ist zu viel. Mhm. Und ich bin ja auch schon alt, ne? Mhm. Was macht die Leber denn? Ja, die ärgert mich jetzt auch noch kaputt. Mhm. Ich habe keinen Hunger mehr. Mhm. Ich habe keinen Hunger für Mittag und da mache ich mir was. Wenn ich fertig bin, ich habe es vor mir stehen, dann schmeckt es nicht. Bist du denn wegen? Kriege es nicht runter. Ja, bist du denn wegen der Leber auch in ärztlicher Behandlung? Ja. Ja. Und was sagen die Ärzte da, was man tun könnte? Die wird zerbröckeln. Mhm. Die ist auch nicht mehr in einem schönen Stadion. Nimmst du da Medikamente ein? Fürs Herz, ja. Ja, für die Leber. Und auch Diabetes, ne? Ich mhm. muss spritzen. Mhm. Und damit komme ich irgendwie klar. Nur jetzt ist das Herz so angegriffen, ich kann nicht mehr viel gehen. Mhm. Aber du hast ja einen Hund, wie machst du das denn? Ja, dann gehe ich mit ihm raus und dann lasse ich ihn laufen. Ach so, das geht ja. Mhm. Ja, ja. Und der weiß genau, wie ich dran bin. Er kommt oft, da will er schmusen, wenn er dann merkt, dass das Herz nicht gleichmäßig ist und dann geht er wieder weg, ne? Mhm. Bist du denn so in guter Betreuung durch deine Kinder? Nein, eigentlich nicht. Einer ist in Amerika und der andere, der ist über den Rhein. Also weit weg von dir? Ja, ja. Ach so. Und der geht ja arbeiten und der von Amerika kann auch nicht kommen, ne? Das heißt, du bist sogar ziemlich alleine? Ja. Könntest du rein theoretisch da hinziehen, da am Rhein? Nein, ich will zu Hause bleiben. Das kann ich auch verstehen. Ich will hier zu Hause, also das Haus hat mein Mann und ich, wir haben das gekauft. Das ist euer Zuhause und da möchtest du auch bleiben. Ja. Und ich kann auch von unserem Haus aus auf den Friedhof da gucken, wo mein Mann liegt. Mhm. Ich weiß ja, wo er liegt. Mhm. Ich gehe auch ganz, das erste Jahr jeden Tag hin. Jetzt aber nicht mehr, wenn ich mich nicht so gut fühle. Mhm. Ich fahre noch Auto. Ach so, das auch noch. Hast du denn einen Bekannten- oder Freundeskreis um dich rum? Ja, wenn man schwer krank wird und man kann nicht mehr gut gehen und bekommt keine Luft, dann gehen die auch weg. Ach so. Also es wird immer weniger. Ja. Mhm. Ja, das ist leider so, dass die Menschen bleiben dann weg. Ja. Guten Tag, guten Weg und alles und dann ist es aber vorbei. Hast du denn eine Anbindung an deine Kirche vielleicht? Ja. Das ist doch eigentlich ein ganz guter Punkt immer, wo man noch Kontakte pflegen kann. Ja, aber wir haben auch nicht mehr viele Pasteure hier. Ach so. Ja. Mhm. Ach, liebe Anneliese, alles kompliziert, ne? Alles kompliziert. Mhm. Aber was könnte ich denn irgendwie, oder was habe ich falsch gemacht, dass das jetzt erst kommt? Ich glaube, dass du gar nichts falsch gemacht hast. Ich glaube, dass dich das jetzt so an deinen, dir geht es körperlich schlecht, du hast vielleicht die Gedanken im Kopf, na, wer weiß, wie lange ich noch leben werde. Und dann kommen die Gedanken hoch an den verstorbenen Mann. Falsch hast du nichts gemacht. Ich glaube, so wie du das schilderst, hast du alles richtig gemacht. Ja, ich denke auch. Absolut, absolut. Du musst nur sehen, dass du jetzt die Zeit, die du hast, dass du die noch so sinnvoll und schön wie möglich dir gestaltest. Ja, aber das geht ja auch wieder nicht. Und das ist alles kompliziert, das ist mir schon klar. Ich kann nirgendwo hin, weil ich mich ja auch mit den anderen, ich bekomme keine Luft. Das ist das Schlimmste. Anneliese, ich mache den Vorschlag, dass wir dich jetzt nochmal anrufen. Ja. Wir machen uns mal ein bisschen schlau in der Redaktion. Vielleicht hat der ein oder andere doch noch eine Idee, was wir dir anbieten können. Vielleicht. Oh ja. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ja. Schönen Dank auch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke schön. Falsch hast du nichts gemacht. Nein. Da bin ich ganz sicher, ganz sicher. Ja. Auch mit meinem Mann. 15 Jahre habe ich den gepflegt. Ja, siehst du. Was wirst du da falsch gemacht haben? Das ist doch großartig. Alles Gute von Herzen und der Frank ruft dich gleich an. Gut, ja. Tschüss. Und hier ist der Jochen. Der Jochen ist 43. Hallo Jochen. Hallo Domian. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber leg los. Ja, schön, dass ich noch in deine Sendung geschafft habe. Ja. War geht es um das Thema Jugendliebe. Jugendliebe? Ja, genau. Ich, wie gesagt, bin 43 Jahre und hatte mit 16, 17 eine Verehrerin. Mhm. So, diese Verehrerin hatte wirklich alles dafür getan, um mit mir zusammenzukommen. Doch ich habe sie leider ignoriert, habe sie nicht wahrgenommen. Es gab da zwar mal einen Moment, wo wir sie abends nach Hause gefahren haben und da ist auch ein Kuss entstanden, der sie anscheinend total hin und weg überwältigt hat. Wie alt warst du denn da? Ich war auch 16, 17. Auch so in dem Alter, ja. Ja, genau. Und wie gesagt, das hat sich alles nie so richtig ergeben. Und ich habe dann mittlerweile auch geheiratet gehabt, habe eine Familie gegründet und bin aber seit Anfang des Jahres getrennt von meiner Frau. Bin auch dann von zu Hause ausgezogen und in den Ort, wo diese Person wohnt. Über Facebook habe ich dann die Frage gestellt, ob sie noch in dem Haus oder in der Straße wohnt, wo sie damals zu dieser Jugendzeit halt gelebt hat. Die Antwort wurde natürlich bejaht und daraufhin kam dann von mir die Reaktion, ja toll, dann sind wir bald Nachbarn. Und ja, ich bin eingezogen, wir haben uns, die erste Woche ist gar nichts passiert, wir wollten uns mal auf einen Kaffee trinken. So, am Ende der Woche habe ich dann über Facebook eine Nachricht geschrieben. So, ich bin jetzt schon eine Woche hier, aber wir haben immer noch leider keinen Kaffee getrunken. Ja, dann kam sie dann eines Abends mich am Bahnhof abholen nach der Arbeit. Und das war halt dann der ausschlaggebende Punkt. Jetzt wir haben uns wieder gesehen. Jetzt sagt bloß, ihr seid ein Paar. Wir sind jetzt mittlerweile sind wir ein Paar. Genau nach 25 Jahren hat sie es dann endlich geschafft, mich doch noch rumzukriegen. In ihren Bann zu ziehen. Und ich finde das irre, solche Geschichten. Die hört man ja ab und zu. Ja. Manchmal braucht das Leben sehr viel Zeit, um Menschen zueinander zu führen. Richtig, genau. Vor allen Dingen auch diese Orte, die wir gemeinsam dann hatten. Also wo wir zufällig unmittelbar zu einem Fasten und zum selben Zeitpunkt uns gesehen hätten. Das, was sich jetzt im Nachhinein alles so rausstellt. Also und sie war jetzt auch solo? Sie war, also nicht richtig. Sie hatte einen Freund gehabt zu der Zeit, aber das war auch nichts Ganzes und nichts Halbes. Das wurde dann auch beendet. Also wir haben einen sauberen Schnitt beide gezogen mit unseren Partnerschaften. Würdest du sagen, dass du jetzt groß verliebt bist? Ja. Ja. Und sie auch wahrscheinlich? Ja, davon gehe ich mal aus, ja. Tolle Geschichte, Jochen. Ich gratuliere dir und euch. Ja. Zu eurem Glück. Schön. Genießt es, auf dass es viele, viele Jahre, Jahrzehnte hält. Ja, wir werden alles dafür tun. Alles Gute und schöne Grüße an deine Freundin. Ja, vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen heißt unser Thema die Entscheidung meines Lebens. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gerade vor einer großen Lebensentscheidung stehen oder irgendwann mal eine große Lebensentscheidung getroffen haben. Ihr könnt anrufen ab 0 Uhr, wie immer, gerne während der Sendung, oder mailen domian@wdr.de. Bye bye, bis morgen, ciao.